Kundgabe 5121. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.5.1951. Kraft des Glaubens. Die Liebe macht den Glauben lebendig. Ein gläubiges Erdenkind erreichet alles bei mir, denn seinen Glauben lasse ich nicht zu Schanden werden. Und so auch müsset ihr, die ihr mir dienen wollet, durch Verbreitung des Evangeliums die Kraft des Glaubens erproben, wollet ihr außerordentlichen Erfolg haben bei den Mitmenschen. Ihr müsset das, was ihr lehret, in die Tat umsetzen. Und so ihr also für den Glauben eintretet, müsset ihr auch den Beweis erbringen, was ein starker Glaube vermag. Mit mir vermögt ihr alles, und das sollet ihr glauben, dass ihr alles vollbringet mit meiner Hilfe, dass ich euch gegenwärtig bin und mit euch vereint wirke, also euch nichts misslingen kann. So ihr Kraft von mir anfordert, versage ich sie euch niemals. Ihr dürfet euch unbeschränkt meiner Kraft bedienen. Nur das müsstet ihr glauben, dass ihr nichts allein tut, sondern alles mit mir. Dann könnet ihr alles in Angriff nehmen und es wird euch alles gelingen. Immer wieder rege ich euch an, diesen starken Glauben in euch zur Entfaltung zu bringen, weil ihr dann alles gewonnen habt auf Erden, was euch noch nötig ist, und weil ein starker Glaube das Zeugnis ist für die Wahrheit meiner Lehre, die ihr den Mitmenschen verkünden sollet in der Zeit, die dem Ende vorangeht. Seid ihr selbst so tief gläubig, dann könnet ihr auch den Mitmenschen die Kraft des Glaubens beweisen. Und ihr werdet jedem als Abgesandter in meinem Namen erkenntlich sein. Ihr werdet dann die Göttlichkeit der Lehre beweisen, die ihr in meinem Namen verbreitet. Ein starker Glaube wird euch viele Anhänger sichern. So ihr aber selbst zweifelt am Gelingen eines Vorhabens, wie wollet ihr dann die Mitmenschen für meine Lehre gewinnen? Ein starker Glaube wird aber nur gewonnen durch die Liebe, denn diese macht den Glauben lebendig. Ihr werdet glauben können, so ihr in der Liebe lebt. Also ist ein schwacher Glaube noch ein Zeichen mangelnder Liebe. Und daran kranken die Menschen, die nicht zu glauben vermögen. Das bedenket stets. Die Liebe macht den Glauben lebendig. Dann habt ihr auch das einfachste Mittel, zum Glauben zu gelangen. Übet die Nächstenliebe und ihr ziehet dadurch mich selbst zu euch. Meine Gegenwart gibt euch die Sicherheit und Kraftbewusstsein, und in diesem Bewusstsein haltet ihr alles für möglich, was ihr auch unternehmen wollet. Und darum lehret auch eure Mitmenschen, dass sie nur durch ein Liebeleben zum starken Glauben gelangen können. Dass aber der starke Glaube unbedingt nötig ist, um in der kommenden Zeit Herr zu werden über alle Anstürme von außen. Und dass ein starker Glaube an meine Hilfe niemals ohne Erfolg ist, dass der Mensch sogar Wunder zu wirken vermag, denn dann wirket er nicht mehr allein, sondern im Verband mit mir, und alles muss ihm gelingen. Denn ich lasse einen starken Glauben nicht zu Schanden werden. Amen.